Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Natürlich benutze ich das Internet jeden Tag, aber nicht für die Schule, wie manche von meinen Mitschülern, die Informationen für die Hausaufgaben suchen. Das mache ich nie. Ich spiele lieber am PC. Online-Spiele finde ich super. Was ich auch nicht mache, ist, Sachen übers Internet zu bestellen. Da gehe ich lieber ins Geschäft. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Natürlich benutze ich das Internet jeden Tag, aber nicht für die Schule, wie manche von meinen Mitschülern, die Informationen für die Hausaufgaben suchen. Das mache ich nie. Ich spiele lieber am PC. Online-Spiele finde ich super. Was ich auch nicht mache, ist, Sachen übers Internet zu bestellen. Da gehe ich lieber ins Geschäft.